Sterne Tirols. Das Städtchen Kufstein, das kennst du wohl, umrahmt von Bergen, so friedlich und still. Ja, das ist Kufstein am grünen Inn. Ja, das ist Kufstein am grünen Inn. Bei uns in Tirol, es gibt so vieles, bei uns in Tirol. Ein gutes Weinderl aus Südtirol, und mancher wünscht sich, es möchte immer so sein, bei einem Maderl und einem Glaserl Wein, bei einem Maderl und einem Glaserl Wein. Holere! Bei uns in Tirol, und ist der Urlaub dann wieder aus, so nimmt man Abschied und fährt nach Haus. Man denkt an Kufstein, man denkt an Tirol, mein liebes Städtchen, lebe wohl, lebe wohl, mein liebes Städtchen, lebe wohl, lebe wohl. Bei uns in Tirol. Thank you. Juri! Der Echojodler vom Königssee. Halt von der Felsenwand ins Berchtesgadenerland. Halt von der Felsenwand hinein ins Land. Freut sich dran für Bettler und Kaiser, für jeden Nobarm obreich klingt dieser Jodler gleich wie aus dem Himmelreich. Der Echojodler vom Königssee schallt übern Königssee hinauf zur Watzmannhöhe. Der Echojodler vom Königssee halt von der Felsenwand ins Berchtesgadenerland. Halt von der Felsenwand hinein ins Land. Juri, Juri, Juri, Juri, Juri. Husch, komm mit mir, meine süße kleine Musch. Schnibbidi, schnabbidi, schnibbidi, schnabbidi, schnibbidi, schnabbidi, husch. Drei Holere, Idi, Odi, Idi, Odi, Odi. schnabbidi, schnibbidi, schnabbidi, schnibbidi, schnabbidi, husch. Komm mit mir, meine süße kleine Musch. Schnibbidi, schnabbidi, schnibbidi, schnabbidi, schnibbidi, schnabbidi, husch. Dann schnie, schna, schnack, gehen wir zwei und jodeln dabei. Ohne Rede, ohne Rede, ohne Rede, ohne Rede, dann schnie, schna, schnack, gehen wir zwei und jodeln dabei. Ohne Rede, ohne Rede, mir unterm Holle Holle Busch. Schnibbidi, schnabbidi, schnibbidi, schnabbidi, schnibbidi, schnabbidi, husch. Komm mit mir, meine süße kleine Musch. Schnibbidi, schnabbidi, schnibbidi, schnabbidi, schnibbidi, schnabbidi, husch. Drei Holle Re. Wer immer in der Stube hockt, der der ist ein Fadaxell. Wen nicht die Sonne ins Freie lockt, der hat ein dickes Fell. Wen's Licht in unsere Berge zieht, wo's Echo fröhlich schallt. Und wer zum Wandern ist zu müd, ja, der wird schneller alt. Hollari, hollaro und hallihallo, in den Bergen, da bin ich zu Haus. Hollari, hollaro und hallihallo, in den Bergen, da kenn ich mich aus. Mancher fährt ans blaue Meer, sich auszuruhen am Strand. Ich fühl mich richtig auf der Höhe, erst in der Felsenwand. Mein Höchstes, das sind meine Berg, die Berge sind mein Lehm. Drum sing ich, wo ich geh und steh von meinen Bergen ihm. Hollari, hollaro und hallihallo, in den Bergen, da bin ich zu Haus. Hollari, hollaro und hallihallo, in den Bergen, da kenn ich mich aus.